Spiel von Fülle und Entbehrung vor diesem Bild. So schweigend und so groß mein Herz. Entflohen, willst du zurück zu deinesgleichen? Du Schwankendes, dem keine Stetigkeit verliehen. O beuge dich, denn hier ist kein.